War das letzte Ziel der Einweihung einmal erreicht? War der junge Machi in der Lage, das doppelte Leben des zweimal Geborenen zu leben? Das heißt, im Körper und in der Astralwelt mit dem Hua Yu Huan, wie die Seltnam ihn nannten, mit dem Linga Sarira, der tantrischen, mit dem Eidelon von Agrippa. Er kann bereits die Kalku bekämpfen und die schwarzen Magier und ihre Hui Chal Alve. Hier berühren wir wieder einen wichtigen Punkt, welcher der Ursprung sein könnte für die Verwirrung, in die einige Forscher verfielen, als sie sich auf die Bräuche der Araukaner, ihren Glauben und Aberglauben bezogen. Sie haben die Praktiken der schwarzen Magie und der Hexerei der Kalku mit der reinen Wissenschaft und der weißen Magie der Machi verwechselt. Diese entsprechen den Wissenschaften und Kenntnissen zweier verschiedener Völker und entgegengesetzten Welten. Die der reinen und weißen Rasse der araukanischen Re-Ches, der Machis, und die der Mestizen und mongoloiden Bastarden der Kalku. Letztere praktizierten Zauberei mit Hilfe von halluzinogenen Getränken. Damit versetzten sie sich in den Zustand der von einem Geist des Bösen Besessenen, einem Huekufe, dem sie dienlich sein konnten. Gleichzeitig bediente sich der Kalku eines künstlichen, von ihm selbst erschaffenen Wesens, einer Art Roboter oder Zombie, eines Golem, dem er Gestalt gab mit Hilfe von Knochen aus den Gräbern und aus der Substanz der Toten, deren Weg sie nicht weiterführt zu den Sternen jenseits des Stromes der Milchstraße, des Devayana, der Weg des Iring, sondern von einem Wal verschlungen werden. Ihr ätherischer Stoff verbleibt beim Grabe, deswegen zündet der Machi dort ein Feuer an, bis er durch die Vibration des Feuers aufgelöst ist. Unterdessen versucht der Kalku, sich dieses Stoffes zu bemächtigen, um den mythischen Knochen zu bekleiden und diesem künstlichen Wesen damit Leben zu geben, das er Hui Chal Alve nennen wird. Es besteht aus weichen Knochen und nimmt eine rotierende Bewegung an, entgegengesetzt zu den Wirbelwinden im Süden der Welt. Deswegen gelingt dem Machi die Entdeckung, dass es ein Hui Chal Alve ist. Ein bösartiges und mechanisches Wesen, erschaffen vom Kalku, um Schaden anzurichten, und distanziert sich von ihm. Gegen den Kalku und seinen Golem kämpfen die Machus in ihrem astralen Kampf. Es ist ein Kampf der weißen Magier gegen die Schwarzen, die Asuras des Südpols, die Mond-Turania, die Elementarwesen, die Wesen einer niederen Unterrasse. Es ist eine zahllose, chaotische Horde. Die Ordnung in dieser Welt ist für den Re-Che durch die heiligen Zahlen gegeben, durch die 4, die 5, die 7, die 9 und die 12. Vor allem durch den achtzackigen Stern, durch Venus Lucifer, durch die schwarze Sonne der polaren Mitternacht. Dieser Stern war ihr Emblem und befand sich in der Standarte der Re-Ches und der Machis. Als der Krieg der 400 Jahre begann, versanken die Araukaner darin, den Stern mit acht Zacken in den Flaggen ihrer Feldheere führend. O'Higgins, weil er aus Chilan stammte und den Araukaner immer geachtet hat, ließ den Stern mit acht Zacken in den fünfzackigen auf der ersten chilenischen Heimatflagge anbringen. Mit der Zeit verschwand er aber. Solange wir diesen nicht zurückerobern, wird Chile weder Chilhi noch Chilen sein. Es wird nicht mehr das heilige Schwert sein. Und solange es nicht den Re-Che, den reinen Arier, zurückerobert. Wie ist dies zu erreichen? Nur indem wir die weißen Götter aus den Bergen, die dorthin geflüchtet sind, die Riesen aus meinen Träumen, aus der hohlen Erde, aus der Stadt der Cäsaren, aus den Oasen der Antarktis holen, wenn der Kontinent des Geistes wieder aufersteht und die Erde des Südpols sich verwandelt mit der Wiederkehr des Führers der Arier, der Re-Ches, der letzte Avatar. Chilenische Rasse von Nicolas Palacios. Laut Aussagen des Grafen Gobineau hat es ursprünglich drei Rassen gegeben, die weiße, die gelbe und die schwarze. Die anderen sind das Ergebnis der Vermischung dieser. Der Graf veröffentlichte sein außerordentliches Buch »Essay über die Verschiedenartigkeit der menschlichen Rassen« Mitte des 19. Jahrhunderts. Weder vorher noch danach ist etwas Gleichwertiges geschrieben worden, ausgenommen das Buch eines Chilenen, auf den wir gleich zurückkommen werden. Graf Gobineau befand sich völlig allein in seinem Jahrhundert der liberalen, gleichmachenden, siegreichen Gedanken der Demokratie und der Ideen eines Lamarck, der mit Nachdruck auf die Einflüsse der Umwelt hinwies und nicht auf die erblichen Veranlagungen. Das alles führte zu der unsinnigen Gleichmacherei, zu den Orgien der Humanität. Es sollte bedeuten, dass die menschlichen Wesen alle gleich sind und nur anders werden durch die verschiedenen Einflüsse der Umwelt. Von da bis zum marxistischen Sozialismus war es nur mehr ein Schritt, denn wenn die Situation ausgeglichen und die Wirtschaftsinstrumente in die Hände der Arbeiterklasse gelegt würden, versicherte man, würden alle gleich werden in einer Gesellschaft von brüderlichen Proletariern. Und hier geschah es, dass Gobineau mit seiner rassistischen, aristokratischen Auffassung der unbestreitbaren Überlegenheit der weißen Rasse einbrach. Es ist ein endgültiges Werk. Die Auffassung Spenglers verlor an Gewicht, als die von Gobineau bekannt wurde, der den Niedergang des Westens mit seiner rassistischen Auslegung der Geschichte der Menschheit erklärt. Ohne mit einem Beitrag über die Schöpfung der drei Grundrassen dafür einzutreten, gelangt er zu der Erkenntnis, dass einzig die weiße Rasse in der Lage ist, eine Zivilisation und Kultur zu schaffen, indem sie sich rein erhält oder sich nur mit derjenigen, in denen dasselbe Blut vorherrscht, vermischt. In dem Maße, wie der gelbe oder schwarze Anteil sie übertrifft, verfällt die Zivilisation und stirbt. Wegen der Erschöpfung der weißen Reserven in der Welt ist die Vision Gobineaus betreffs der Zukunft der Erde eine sehr pessimistische. Als Beweis für die Behauptung Gobineaus muss der Fall Russland erwähnt werden. Nachdem dort der weiße Adel deutschen Ursprungs vernichtet worden war, ist in mehr als einem halben Jahrhundert bolschewistischer Herrschaft mit vorwiegend mongolischem Element im Blut keine Kultur noch Zivilisation, nichts Neues geschaffen worden, außer einer dem Westen nachgeahmten barbarischen und finsteren Technologie. Das bolschewistische Imperium ähnelt dem türkischen. In Jahrhunderten der Herrschaft schuf es nichts und zwang nur seine brutale physische Anwesenheit auf. Das andere Beispiel stellt uns Amerika. Nach mehr als 150 Jahren der Unabhängigkeit von Spanien war es nicht imstande, aus der materiellen und geistigen Unterentwicklung auszubrechen, noch eine eigene Zivilisation und Kultur zu erreichen. Die Welt des Geistes ist ihm unerreichbar. Sein künstlerisches Schaffen von Literaten und Versemachern ist äußerst ärmlich, ohne Zugang zu der Welt der ewigen Werte. Eine bloße Nachahmung, ohne einen ausschließlichen Nutzen der Empfindsamkeit, der Gemütsbewegung und Leidenschaft zu haben. Hier kann und wird vielleicht niemals ein Geist aufkommen. Es ist unsinnig, die Erklärung ernst zu nehmen, dass eine wirtschaftliche Ausbeutung der Imperialismen und anderen ähnlichen Dingen stattgefunden habe, wie man es versuchte. Warum hat denn niemand die Vereinigten Staaten von Nordamerika ausgebeutet, das fast zur gleichen Zeit bevölkert und von Europa unabhängig wurde? Der einzige Grund dafür? Es hatte die bessere Rasse, wenigstens bis vor kurzer Zeit noch. Merkmale der weißen Rasse sind laut Gobineau schöpferisch sein auf allen Gebieten, die Rechtschaffenheit, die Unmöglichkeit zu lügen, einen leuchtend religiösen Geist, gleichberechtigt ihren Göttern gegenüber, einen heldenhaften Lebenssinn, einen kriegerischen und erobernden Mut. Sie ist zudem patriarchalisch, wobei der Frau wichtige Aufgaben in der Bewachung des magischen Feuers im Heim und der heiligen Lampen in den Tempeln zufallen. Eine Erinnerung an dieses ursprüngliche Feuer sind die Kerzen, die in der Abenddämmerung in den nordischen und germanischen Wohnungen zur Abendbrotzeit angezündet werden. Wenn das Himmelslicht erlischt, wird das Licht des Arias angezündet. Die Frau wird auch deswegen verehrt, weil es ihr durch die Entwicklung ihrer psychischen Fähigkeiten gegeben ist, mit dem eingeweihten Krieger zusammenzuarbeiten, die Verbindung mit den göttlichen Vorfahren der Rasse aufrechtzuerhalten und außerdem die Verbreiterin der arischen Art ist, ihre Kenntnisse von eugenischer Auslese wegen. Der Sinn der Ehe ist auch magisch. Er ist in der Rune Ehe dargestellt, wie wir schon sahen. Sie wird in der Ein-Ehe bewahrt. Seit dem Ursprung gab es nur eine Frau für einen Mann. eine einzige Ella für einen L. Die gelbe Rasse ist viel minderwertiger als die weiße. Es fehlt ihr an Idealismus und sie ist dem Materiellen zugetan. Von sich selbst behauptet sie, vom Tier, also vom Affen abzustammen, laut Gobineau. Der Schwarze steht noch tiefer, unter bestialischen Bedingungen. Er ist leidenschaftlich, explosiv, ein Produkt des Schlammes. Diese Rassen würden dem entsprechen, was wir hier als Tiermenschen, als Söhne der Erde, Roboter, Sklaven von Atlantis bezeichnet haben. Keine dieser beiden Rassen, ich würde sie folglich nicht als Rasse bezeichnen, kann weder eine Kultur schaffen, noch durch sich selbst hervorbringen. Aus der Vermischung des Gelben mit dem Schwarzen entstand der Mongole und der Polynesier. Angeblich soll der Gelbe aus Amerika stammen, wie Gobineau behauptet, mit unterschiedlicher Beurteilung des hier Gesagten und weil er das Vorhandensein von Atlantis und anderer untergegangener Kontinente nicht berücksichtigt hat. Der Schwarze soll von Afrika sein. Wir wissen schon, dass der Weiße vom Nordpol kam, wohin er von einem anderen Universum gelangt war. Für Gobineau hatte die arische Zivilisation ihren höchsten Stand im vedischen Indien mit ihrer Organisation der Kasten erreicht. Von da ging sie nach Ägypten, um die ersten Dynastien zu gründen, danach nach China. Mit den Kindern der Erde hatten die von den Sternen gekommenen sich vermischt, den Nephilim aus der Bibel, den Engeln des Enoch, den Wanen und Asen aus der Edda.